1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Wir melden uns live. Heute sind wir wieder live hier nach der Aufzeichnung gestern. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir ein Thema. Und das Thema heute Nacht heißt Polizei. Ich möchte sehr gerne einerseits mit Leuten sprechen, die sehr gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben und mit Leuten, die sehr schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Also zum Beispiel, seid ihr vielleicht schon mal von einem Polizisten zusammengeschlagen worden? Oder hat euch vielleicht ein Polizist das Leben gerettet? Wir haben kein Bild. Eigentlich sollten wir mal jetzt ein Bild haben. Aber naja, okay, das kommt vielleicht gleich. Da möchte ich auch sehr gerne mit, ja, da haben wir ein Bild von einer Frau. Das ist ein aktueller Fall in München. Diese Frau ist von einem Polizisten, so zugerichtet worden, kann man sagen. Aber der Polizist sagt dieses und die Frau sagt jenes. Der Fall ist nicht klar. Die Polizei hat eine andere Auffassung als die Frau. Darüber würde ich gerne mit euch reden, über solche Fälle, wie ihr das erlebt. Demzufolge möchte ich gerne auch mit Polizisten oder Polizistinnen sprechen. Wie erlebt ihr euren Job? Und welche Erfahrungen macht ihr mit den Bürgern, mit uns Bürgern? Wie ist es vielleicht zu erklären, dass es ab und zu heftigen Auseinandersetzungen kommt? Und wie schätzt ihr die ganze Sache ein? Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Unser Thema heute Nacht, Polizei. Ich bin sehr gespannt auf die Anrufe. Der erste Anrufer ist Tobias und Tobias ist 35. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, Domian. Grüß dich. Zum Thema Polizei. Ganz genau. Also, ich bin selber Polizist. Ich würde ganz gerne mal so eine Lanze für die Kolleginnen und Kollegen draußen brechen. Ja. Also unser Job, sage ich mal, wird halt von Tag zu Tag immer schlimmer. Oh. Das Problem ist ganz einfach, sage ich mal, dass die Hemmschwelle draußen auf der Straße, also vom Bürger gegenüber der Polizei, so weit runtergesunken ist, dass überhaupt gar kein Respekt und gar nichts mehr vorhanden ist irgendwo. Ne? Dass man so der Prügelknabe der Nation ist irgendwo, egal wo man hinkommt, dass man dann da beleidigt, bespuckt oder sonst in irgendeiner Form mit Gewalt angegangen wird, wird halt irgendwie nicht besser. Ja, das ist wirklich so. Also es ist nicht... Also nur aufgrund des Erscheinens, du erscheinst mit einem Kollegen auf der Straße, ihr geht irgendwie eine Schleife oder weiß ich was, und dann gibt es solche Reaktionen, wie du sie gerade beschrieben hast. Genau, also ich sag mal vorwiegend natürlich am Wochenende, wenn man so wie ich im Streifendienst tätig ist, sag ich mal, dann ist es halt so, dass die Person, mit der man zu tun hat, dann natürlich meist auch alkoholisiert sind und dementsprechend, wenn die Polizei dann auftaucht, dann natürlich dieser Negativeffekt auftritt, dass die Leute natürlich dann sofort die Hasskappe aufhaben. Ne? Mhm. Und ja, man hat eigentlich gar nicht, egal wie freundlich man auftritt oder so, dass man hat überhaupt gar keine Chance, sich in irgendeiner Form, sag ich mal, freundlich darzustellen. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen konkreter. Was alles sagen die Leute zu dir oder zu euch? Was hast du schon erlebt? Vielleicht die Beispiele erstmal. Das fängt bei kleinen Beleidigungen an, wie Arschloch, Penner, hast du nicht gesehen, und dann geht das halt schon, das geht dann bis ins Unermessliche halt, ne, Hurensohn, Fotze und sowas alles, ne, das sind also Sachen, also die, sag ich mal, die perlen irgendwo schon ab, ne, die hört man dann schon irgendwo gar nicht mehr, ne, also es ist schon extrem. Gibt es auch, sagen wir mal, körperliche Übergriffe zu euch Polizisten hin? Ja. Und die habe ich selber am eigenen Leib auch schon erfahren. Also so ist das nicht. Ich habe selber eine gebrochene Hand davongetragen. Habe jetzt eine Titanplatte in der Hand mit einer riesengroßen Narbe auf dem Handrücken. Ja, also wer hat dir das beigebracht? Das war mein polizeiliches Gegenüber, war das. Ne? Der an einer Psychose litt und wir zu dem Einsatz gerufen worden sind und dann, dass dann dahingehend eskaliert ist, dass der da mit einem Gegenstand auf meine Hand gehauen hat, vielmehr auf meinen Kopf, ne, und ich die Hand dazwischen hatte und dann die Hand dadurch gebrochen wurde, ich operiert werden musste und dann 6 Monate außer Gefecht war. Mhm. Ne? Könntest du sagen, aufgrund deiner Erfahrung, du bist so ein grüner Polizist, der Streife fährt und... Blau. Ne? Blau, Entschuldigung, ja, blau mittlerweile, jetzt, Entschuldigung, natürlich. Blau ja. Nicht unbedingt jetzt her, aber von der Farbe her der Uniform. Aber so die Jungs und Mädels, die man so auf der Straße sieht, die genau, überall nur umgehen. Könntest du sagen, was für ein Klientel, oder anders gefragt, ist das ein bestimmtes Klientel, die aggressiver euch gegenüber auftreten? Also ich sag mal, man kann es eigentlich durch die Bank weg nicht sagen. Also man kann es nicht verallgemeinern. Also sag ich mal, jede Altersstufe, ne, das fängt dann, sag ich mal, so ab 14 an, sag ich mal, und dann geht das halt auf bis zum Otto-Normalbürger, der mal gerne am Wochenende sich einen unter die Binde kippt, der irgendwie schon die 50 angekratzt hat oder sowas, der dann da meint, er müsste auftrumpfen. Ja, ne? Ist das hauptsächlich ein Problem mit alkoholisierten Menschen oder mit Menschen, die Drogen genommen haben? Also sag mal, die Gewaltexzesse, die draußen auf der Straße stattfinden, das ist vorwiegend im alkoholisierten Zustand. Ne? Also die verbalen Attacken, die uns Polizeibeamten gegenüberschlägt, das ist halt auch schon von Personen, die jetzt nicht unbedingt alkoholisiert sind oder sowas. Das ist einfach nur so, wenn der Mob irgendwo, sag ich mal, wütet und tobt, dann ist es natürlich einfacher aus der Menge heraus, uns zu beleidigen und rumzuschreien. Also dafür braucht man nicht unbedingt alkoholisiert sein. Ne? Ja, verstehe. Die Hemmschwelle natürlich bei den Menschen ist natürlich dahingehend schon gesunken, wenn der Alkoholpegel natürlich gestiegen ist. Ne? Mhm. Habt ihr besondere Probleme mit vielleicht auch jüngeren Leuten, die ausländische Wurzeln haben? Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es konkret jetzt nur unbedingt Leute sind, die jetzt irgendwelche ausländischen Wurzeln haben oder sowas. Also das eher nicht. Aber ich sag mal, es ist schon gerade so dieses Klientel so um die 17 Jahre rum bis 25, 26, so dieser Bushido Lifestyle, der sich da so eingepflegt hat, ne? Ich weiß nicht, woher es kommt, ne? Also jeder meinte, man müsste draußen den harten Gangster-Rapper geben und dementsprechend Das stimmt, ne? Die Musik tut das Ihrige dazu, dass die genau, die werden dadurch aufgepusht halt, ne? Und dementsprechend, sag ich mal, wenn man das dann tagtäglich hört, dann ist man natürlich irgendwann auch abgestumpft, ne? Natürlich. So, wir haben gerade ein Bild eingeblendet, du wirst den Fall kennen aus München. Ja, habe ich gerade den Mitschnitt gesehen. Ja, das geht jetzt schon eine ganze Weile durch die Presse. Da ist eine Frau von einem Polizisten so misshandelt worden, dass sie so aussieht, wie wir es gerade gesehen haben. Also sie hatte Brüche im Gesicht und ein schwer blaues Auge und das Gesicht war komplett aufgequollen. Wenn du sowas in der Zeitung liest und jetzt solche Vorwürfe an den Kollegen gemacht werden, das ist ein Kollege von dir, wie siehst du das? Also zu so aktuellen Sachen kann ich eh nichts sagen, weil das so laufende Ermittlungsverfahren sind. Ich war nicht da selber bei, ich kann das noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass, sag ich mal, in meinem Kollegenkreis solche Exzesse in irgendeiner Form nicht stattfinden. Mhm. Ne, also du kann es ja, so stellt die Polizei in München das dar. Frage an dich, kann es nicht im Eifer des Gefechtes sogar mal so passieren? Die Frau soll komplett ausgerastet sein, sie stand unter Drogen, sie hat auch einen Polizisten angegriffen und dann hat der Polizist ihr diesen sehr heftigen Schlag, es wäre sicherlich auch ein bisschen sanfter gegangen, aber er hat es nur mal so gemacht. Kann sowas im Eifer des Gefechtes passieren? Also würde ich jetzt nicht sagen. Also sag mal, wir sind dahingehend also so geschult im Endeffekt, sag ich mal, da gibt es irgendwelche Festnahmetechniken und irgendwelche, sag ich mal, Griffe, wo man Schmerzpunkte setzen kann, dass man das irgendwo vielleicht bändigen kann. Ich weiß nicht, wie das in dem Einzelfall da war. Ne? Von daher, sag ich mal, ist es relativ schwierig, da irgendwie zu sagen, ob das passieren könnte. Ja, nein, weiß nicht. Aber das Problem ist ja, wer kontrolliert euch? Welche Instanz achtet darauf, dass die Polizei, die sicher im Großen und Ganzen oder in den meisten Fällen sehr gute Arbeit leistet in Deutschland, aber es gibt da ja auch schwarze Schafe, das weißt du genauso gut wie ich. Schwarze Schafe gibt es mit Sicherheit überall, das ist vollkommen richtig. Und kontrolliert werden wir im Endeffekt ja auch von der Staatsanwaltschaft, ne? Weil wir im Endeffekt ja nur das ausführende Organ sind, dahingehend. Ne? Nur ist die Staatsanwaltschaft nicht dabei, ne? Wenn sowas ja, passiert. Das ist richtig. Aber in welchem Job ist denn irgendwo jemand dabei? Sagen wir mal, der Postbote, der das Paket zustellen soll, der wird ja auch nicht irgendwie von seinem Chef kontrolliert, ob er jetzt das Paket jetzt bei A abgegeben hat und hat ihm dabei auch nicht über die Schulter gesehen. Ne? Hast du denn schon mal einen Fall in deinem, wie lange bist du jetzt im Beruf? 7, 8 Jahre. Ja. Hast du mal einen Fall erlebt, wo du, also jetzt mal so ganz ehrlich, wo du dachtest, ja, das war jetzt eine Nummer zu krass, wie ich aufgetreten bin oder wie der Kollege aufgetreten ist? Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ne. Mhm. Also ich sag mal, es ist ja nicht so, dass man zum Dienst geht und dann irgendwie gefrustet ist oder sonst irgendwas. Und so wird es dann manchmal auch dargestellt. Ne, dass dann häufig gesagt wird, ne, die sind jetzt aufgrund von Stundenbelastung und sonst irgendwas, wer weiß, wie gefrustet die Leute und dass dann dem Polizeibeamten dann eher die Hand ausrutschen würde oder sonst irgendwas. Ne, also da kenne ich zum Beispiel jetzt keinen Fall in irgendeiner Form, dass so eher mir oder irgendeinem Kollegen passiert wäre. Also auf der anderen Seite sind wir alle natürlich hochfroh und glücklich, wenn schwierige Situationen auftreten und wenn ihr dann kommt, wenn ihr zu Hilfe kommt. Das ist ja das Problem. Deswegen habe ich ja eigentlich auch angerufen, weil das Problem ist eigentlich immer, dass immer nur gegen die Polizei irgendwo gewettert wird, ne? Und immer irgendwas negativ dargestellt wird. Aber im Endeffekt, sag ich mal, alle dann immer froh sind, auch ausgerechnet die Leute, die ansonsten mal vorher immer am Schreien waren, dass die Polizei scheiße ist oder sonst irgendwas, ne? Wenn sie dann selber eine Notsituation haben, dass dann die Polizei dann auf einmal da ist und hilft. Und das ist so das Problem, was dann einen selber irgendwo dann ein bisschen an einem nagt, wo man dann sich dann irgendwo denkt, ne? Ja. Also, ich fasse zusammen, du bist ein noch junger Polizist mit einer gewissen Erfahrung auch schon im Job und du fühlst dich eigentlich in unserer Gesellschaft nicht genügend geachtet. Kann man das so sagen? Nö, das ist vollkommen richtig, ganz genau. Und du hast das Gefühl, dass das schlimmer wird, dass das eine Tendenz ist? Das wird von Tag zu Tag schlimmer, das ist das Problem, ganz genau. Mhm. Und man hat selber gar keine Handhabe dagegen, das in irgendeiner Form, sag ich mal, das Ruder noch umzureißen, ne? Aufgrund von der ganzen Medienlandschaft und sowas alles. Also man hat gar keine Handhabe mehr. Ich sage, das ist genau das Problem. Man kommt irgendwo hin, man ist der liebste und netteste Mensch und man wird sofort, sag ich mal, zugebombt von allen Seiten, als wenn man wirklich der Arsch der Nation ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man, weil es eben so viel Öffentlichkeit mittlerweile gibt und der Fokus so auch auf euch drauf liegt, dass ihr noch besonders vorsichtig sein müsst, dass ihr nicht wirklich mal einen Tick irgendwie zu hart rangeht, weil dann sofort irgendwelche Bilder auftauchen im Netz oder wo auch immer und ihr am Pranger steht. Das ist ja auch genau das Problem. Also sagen wir, man steht ja relativ schnell am Pranger im Zeitalter der Handys, dann hast du nicht gesehen, was es alles gibt. Das Problem ist nur ganz einfach, dass dann natürlich immer nur Ausschnitte gezeigt werden und dann auch ausgerechnet dann immer nur die Ausschnitte, wo dann in irgendeiner Form selber dann in irgendeiner Form physisch Gewalt angewendet wird, um irgendeinen Widerstand zum Beispiel zu brechen, was vollkommen rechtmäßig zu dem Zeitpunkt auch ist. Ja. Nur leider die Vorgeschichte, die sieht natürlich keiner und die will natürlich auch keiner sehen. Ne? Okay, Tobias, du hast jetzt ausführlich deine Sichtweise geschildert. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Es werden sicher viele Gegenargumente und Gegenmeinungen jetzt auch kommen. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. So ihr Lieben, unser Thema ist heute Nacht die Polizei und ich möchte gerne mit euch reden über eure Erfahrungen, die ihr mit der Polizei gemacht habt. Gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, krasse Gewalterfahrungen vielleicht, wie wir es gerade schon geschildert haben oder vielleicht auch sehr gute, dass euch die Polizei das Leben gerettet hat oder euch aus schwierigen Situationen herausgezogen hat. Und weiter würde ich auch natürlich auch noch weiter mit anderen Polizisten sprechen, wie ihr eure Arbeit seht und wie ihr euch fühlt in eurer Arbeit. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Carmen. Carmen ist 51. Hallo Carmen. Ja, hallo Jürgen. So, jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung, deine Erfahrung mit der Polizei. Genau, ich möchte zuerst mal zu dem Tobias sagen, er meint, dass also die Polizisten nicht genug Achtung erfahren. Dann möchte ich nur mal eins dazu sagen, man sollte sich vielleicht mal Gedanken darüber machen, wenn man solche Bilder sieht. Ich habe Stern-TV geguckt, die Frau war auch dort im Studio. Heute war es dort auch thematisiert worden, ja genau. Genau, und deshalb denke ich glaube, dass es sind mit Sicherheit Einzelfälle, ja. Aber ich glaube sehr wohl, dass es das gibt. Und ich glaube gerade bei diesen Leuten, es geht immer irgendwo, das ist mein Gefühl und mein Verstand sagt mir, es geht immer irgendwo um Machtausübung. Mhm. Also gerade bei Polizisten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die wirklich in Situationen einfach Macht ausüben wollen. Und wie der Herr auch im Fernsehen gesagt hatte, das ist auch so, die eine Krähe hat der anderen kein Auge aus. Also die halten da dicht und wie der Sprecher auch gesagt hat, da hätte man ja normalerweise als Kollege müssen dazwischen gehen, das ist nicht passiert. Mhm. Also denke ich schon und ich sage immer so, das ist eine eigene Spezies von Menschen. Hast du denn persönlich auch schon eher schlechte Erfahrungen mit Polizisten gemacht? Genau, da komme ich jetzt dazu, das war an meinem 49. Geburtstag, der landete dann in der Zelle. Du landetest ich, in der Zelle. Genau. Warum? Also ich muss dazu sagen, ich bin mit einem Kriminalbeamten verheiratet. Hm. Ja, dann kennst du es ja in- und auswendig, das Geschäft. Und ja, wie gesagt, es war mein Geburtstag. Ich muss dazu sagen, wir sind beide Raucher. Mein Mann hat zwei Kinder aus erster Ehe, die waren dann zu Besuch. Mein Sohn war da, die rauchen alle nicht. Mhm. Und mein Sohn hat mich dann gebeten, doch an diesem Tag das Rauchen in der Wohnung zu lassen. Okay, das habe ich dann gemacht. Mhm. Natürlich. Wie gesagt, war auch Alkohol im Spiel. Wir hatten dann gefeiert, was getrunken. Dann war es dann irgendwann nach 12, also praktisch schon am nächsten Tag. Und ich kam dann rein und hatte eine Zigarette in der Hand. Mhm. Dann hat mein Mann seine Kinder rüber in den anderen Raum geschickt, kam zurück und hat mich dann beschimpft, wieso ich jetzt die Zigarette rauche. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, ja, es ist doch schon nach 12. Und kam man nochmal zurück und hat mir das Glas, was ich in der Hand hatte, aus der Hand geschlagen. Kurze Frage noch. Was hat das mit 12 und nicht 12 zu tun, mit dem Rauchen? Weil ich ja versprochen hatte, dass ich an diesem einen Tag nicht rauche. Achso, verstehe. Na gut. Nach 12 war, habe ich mich nicht mehr dran gehalten. Ja. Und dann war er sehr sauer drüber, kam dann, wie gesagt, zurück, hat mir das Glas aus der Hand geschlagen. Daraufhin habe ich ihm eine Ohrfeige gegeben. Und das ist dann, im Endeffekt ist ein Gerangel entstanden, dass mein Mann dann irgendwann zu seinem Sohn sagte, ruf die Polizei. Ruf die Kollegen. Genau. Die kamen dann auch. Wie hat dein eigener Mann dafür gesorgt, dass du in die Zelle kommst? Ja, ja. Das ist ein Ding. Der hat zugeschaut, wie die mich verhaftet haben. Ja, ja. Dann bist du verhaftet worden und wie lange warst du dann eine Nacht in der Zelle? Bis am nächsten Morgen. Also es war so, die Kollegin und der Kollege kamen dann auch. Ich bin dann rausgegangen und wollte eigentlich bei mir die Straße runtergehen. Mhm. Dann sind die mir nachgegangen, dann hat die Kollegin mich von hinten angepackt, die Polizistin. Und ich habe mich dann rumgedreht und wollte das so abwehren. Ich muss dazu sagen, ich habe die natürlich auch beschimpft. Ich meine, ich hatte ja auch was getrunken. Hast du sie geschlagen auch? Nee, geschlagen nicht. Aber du warst ordentlich besoffen auch? Ja, ich hatte schon, ja gut, wie gesagt, es war mein Geburtstag, was heißt ordentlich besoffen, also ich hatte schon natürlich Alkohol getrunken. Ja. Ja, und dann kam dann der nette Kollege und der packte mich dann von hinten, hat mich dann mit dem Kopf, also beziehungsweise mit dem Kinn auf das Auto vom Nachbarn draufgeschlagen, hat mir dann die Handschellen angezogen, ins Auto rein und dann haben die mich dann auf die Wache gefahren. Und da war ich dann bis am nächsten Morgen in der Zelle. Also das ist ja wirklich ein Ding. Da würde ich jetzt gerne mal die Begründung hören, wie man das polizeirechtlich begründet. Eine Frau, die ja so ein bisschen geschimpft hat und etwas angeschickert ist, zu verhaften. Warum? Ja, weil ich mich widersetzt habe. Ich weiß auch nicht, es gab für mich eigentlich überhaupt keinen Grund, mich eigentlich anzufassen oder sonst irgendwas, weil die Personalien standen fest. Mhm. Ich war weder eine Gefahr für andere noch für mich selbst, also es gab eigentlich gar keinen berechtigten Grund, mich da jetzt mitzunehmen. Und das besonders Pikante ist ja nun, dass dein Mann selbst Kriminalpolizist ist. Absolut, ja. Das heißt, der hat auch gar keine Anstrengungen unternommen, dich da früher rauszuholen oder das zu verhindern. Im Gegenteil. Er fand das ja richtig. Gut. Er hat ja gesagt, ja, wenn man, nein, das geht nicht. Und er war der Überzeugung, dass er vollkommen richtig gehandelt hatte. Da hing der Hauswegen aber am nächsten Tag schief. Absolut. Es ging ja noch weiter. Ich hatte dann, ja, das kam natürlich, dann gab es ja natürlich eine Verhandlung. Ich hatte dann, das Lustige ist ja, ich hatte erstmal eine Anzeige wegen Widersetzung gegen Vollzugsbeamte. Mhm. Die zweite Anzeige, die war noch viel toller. Ich hatte eine Anzeige wie häuslicher Gewalt, weil ich meinem Mann eine Ohrfeige gegeben habe. Mhm. Noch eine Frage. Widersetzung? Wie hast du es gerade gesagt? Widersetzung? Gegen Vollzugsbeamte. Gegen was hast du dich denn konkret widersetzt? Ja, dass die mich mitnehmen. mitnehmen. Ich habe mich ja dagegen gewehrt. Mhm. Warum wollten die dich eigentlich mitnehmen? Keine Ahnung. Du wolltest doch eigentlich nach Hause gehen, ne? Ich wollte eigentlich, nee, ich war ja zu Hause. Ich wollte eigentlich mich entfernen. Du wolltest dich entfernen? Ja, genau. Genau. Und ja, dann sind sie mir nachgegangen und dann hat sie mich von hinten geparkt und stehen bleiben. Und da bin ich weitergegangen und dann fing das dann an. Was ist daraus geworden? Wie gesagt, die Anzeige wegen häuslicher Gewalt, die ist niedergeschlagen worden. Also gab es nichts und ich hatte dann im Endeffekt 900 und ein paar Euro zu zahlen. An wen? Ja, also wie gesagt, nehmen wir an, dass das die Staatskasse war. Mhm. So, bist du mit deinem Mann noch zusammen? Ja. wie das, wenn ich das mal so leger fragen darf? Wie kommt das? Ahnung, ich weiß auch nicht. Das war, wie gesagt, ich habe dann damals, weil er auch was getrunken hatte, ich habe dann gedacht, naja, ich glaube, der wäre auch nicht so ausgetickt, wenn der auch selbst nicht getrunken hatte. Das Problem war halt nur, dass er wegen dieser Zigarette ist, dass eigentlich ja das Ganze passiert. Mhm. Er hätte ja auch genauso gut sich rumdrehen können, hätte gehen können. Irgendwann wart ihr beide nüchtern, die ganze Sache hatte sich ein wenig beruhigt. Ja. Habt ihr dann mal sachlich darüber gesprochen? Hat er dir das erklärt, was da passiert ist und warum das passiert ist? Nein, weil mit meinem Mann kann man in dieser Sache nicht sachlich reden, weil mein Mann der absoluten Überzeugung ist, er hat Recht. Und das ist das, was ich eben ja meinte. Bitte. Das ist eine ganz eigene Spezies von Menschen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die wirklich denken, dass sie über allem stehen. Also eine ganz klare Machtausübungsstruktur. Ja, ist absolut. Da sichtbar. So habe ich das auch gesehen, ganz genau. Ich wundere mich, dass du dann, wenn sowas Gravierendes passiert ist, dass das nicht zu einer wirklich eklatanten Ehekrise geführt hat. Ja, das war, ja, seitdem muss ich ganz ehrlich dazu sagen, es ist schon, also es ist seit diesem Zeitpunkt also nicht mehr so, wie es war. Mhm. Weil ich habe das bis heute nicht verstanden, dass der eigene Mann die Kollegen ruft, ich meine, er hat sich, aus meiner Sicht hat er sich ja dem Kollegen gegenüber eigentlich lächerlich gemacht. Mhm. Ja, ich meine, es ist auch so eine fulminante Illoyalität der eigenen Ehefrau gegenüber. Genau. Wenn du da jetzt mit einem Messer morden durch die Wohnung gerannt wärst. Nee, okay, ja, aber das war ja nur letztendlich Larifari war das. Ja, richtig. Das war ja Larifari. Ja, hätte aber noch anders lösen können. Ausgereicht, wie gesagt, die sind dann auch sofort gekommen. Wenn der Kollege anruft und dann kommen natürlich die Kollegen. Ja. Heißt das, dass du mit ihm auch überhaupt nicht über Fälle oder über die Rolle der Polizei reden kannst und über seinen Beruf? Wenig. Also ich muss dazu sagen, ich gebe schon zu, dass also der Job, den die ausüben, mit Sicherheit nicht einfach ist. Mhm. Mein Mann war auch zu zwei Auslandseinsätzen in Afghanistan und der hat dort viel gesehen. Aber ich glaube, dass dort im Nachhinein zu wenig Betreuung für diese Polizisten stattfindet. Mhm. Also das ist, habe ich jetzt aus eigener Erfahrung, da fand eigentlich gar nichts statt. Mhm. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Du hast Tobias ja gerade gehört und Tobias sagte ja, dass er das so empfindet, dass die überhaupt die Grundstimmung gegen die Polizei immer aggressiver wird. Ja, das glaube ich auch. Das könnte sein, ne? Das, ja. Das glaube ich auch, ja. Ja. Mensch, das ist aber ein dramatischer Fall, den du uns da erzählt hast. Ja, das war auch sehr dramatisch. Und das werde ich auch nie vergessen. Das glaube ich. Und ich sehe schon, dass du eine sehr differenzierte Meinung zur Polizei hast. Ganz genau. Ja. Ich danke für deinen Anruf und dass du uns was erzählt hast. Bitte schön, Jürgen. Alles Gute. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hans ist hier und Hans ist 52. Guten Morgen, Hans. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Hans. Thema Polizei. Ja, auch bei der Polizei. Ich war über 20 Jahre bei der Stadtpolizei tätig. Ah. Und in mehreren Städten gewesen. Stadtpolizei heißt? Also Stadtpolizei ist alles zuständig, was in der Stadt tätig ist, auch im grünen Bereich, Verkehrsregelung und so weiter. Nur halt nicht mit Schusswaffen. Ach so. Ah ja. Das heißt, wir hatten dann Pfefferspray oder Schlagstocken, sowas dabei. Mhm. Aber sonst dieselbe Tätigkeit wie die Polizei auch. Warst du auch zuständig für Knöllchen? Ja, waren wir auch zuständig. Ah ja, weil das kenne ich so aus Köln nicht, weil für Knöllchen sind hier die Politessen zuständig. Nein, das hatten wir mitgemacht bei der Stadtpolizei. Mhm. Aber da war auch noch eine Privatfirma mit in der Stadt, wo das mitgemacht hat, also hauptsächlich. Mhm. Aber wir mussten es auch mitmachen. 20 Jahre. Bitte? 20 Jahre. Ja. Und es ist halt Folgendes, man muss auch mal dazu sagen, dass ein enormer Druck herrscht auch vom Dienst her. Das heißt, man muss gewisse Zahlen bringen, sonst wird man schon ab und zu mal bestellt. Was heißt Zahlen bringen? Welche Zahlen? Ja, also wenn man mal ein Revier hat und man ist mal unterwegs zu Fuß, sollte man schon nicht unter 30 bis 50, wie du sagst, Knöllchen zurückkommen. Ach so. Das heißt, ach, das ist ja interessant. Das heißt also, wenn man an dem Tag mal nur 10 hatte, wurde man schon vom Dienst her gefragt, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht? Also je mehr Knöllchen du aufgeschrieben hast, desto besser standst du bei deinen Vorgesetzten da. So ungefähr. Also die Hilfsbereitschaft, wo von meinem Standpunkt her groß geschrieben wird, wird nicht so anerkannt. Genau, es könnte ja auch Situationen geben, wo du lange als Polizist beschäftigt bist, irgendjemandem zu helfen, wo du keine Zeit hast, Knöllchen zu schreiben. Ja. Und wenn du das dann dokumentierst, das wird gar nicht dann so ernst genommen. Nein, also und außerdem wird man auch selber auch kontrolliert. Das heißt, die Stadt, das war eine hoch angesehene Stadt, hat auch noch Leute engagiert, wo uns kontrolliert haben. Wie, die beobachteten euch Polizisten? Ja, denn wir wurden auch kontrolliert. Das wie, was heißt war also, was war der Hergang, ob man jetzt mal am Kiosk mal eine Cola getrunken hat, es war sehr heiß, das wurde alles schon registriert. Was waren das für Leute, die euch beobachtet haben? Ja, also das waren sogenannten, wie sagt man da, ja, anonyme Leute, eigentlich, also, ich will mal so sagen, im Lächerlichen, so wie Rindsberg, wo uns so mit kontrolliert haben. Also, die Leute kannten wir nicht. Also eher sowas wie Detektive? So ungefähr, aber das sind keine Einzelfälle. Das habe ich auch noch nie gehört. Doch, das sind ja keine Einzelfälle. Also wir wurden selber auch. Das ist ja wie in einem Denunziantenstaat. So ungefähr kann man sagen, ja. Also wie gesagt, ich war halt eher einer, wo hilfsbereit war. Wenn einmal in der Apotheke vorgefahren ist, eine junge Frau mit Kind, hat sich dann aus der Apotheke geholt und war wirklich vielleicht nur eine Minute und stand im Handelverbot. Ja. Habe ich wirklich die beiden Augen zugedrückt, aber wurde komischerweise am nächsten Tag bestellt und der Sachverhalt wurde angesprochen, ohne dass jemand was darüber gesagt hatte. Höre ich daraus, dass du eigentlich, wenn du jetzt deine 20 Jahre so Revue passieren lässt, mehr Kritik an dem System Polizei, in dem du gearbeitet hast, übst, als denn an den Bürgern? Absolut. Ja. Also jemand, wo Hilfsbereitschaft ist, wo eigentlich für die Bürger da sein sollen, die werden in den Städten manchmal nicht gebraucht. Lieber welche, wo über, es klingt jetzt hart, über Leichen gehen. Was passiert denn mit einem Polizisten, der nun nicht genügend Knöllchen jeden Tag einfährt? Ja, das merkt man schon an der Beförderung, das merkt man auch schon dann, wenn man bestellt wird und dann ist man eigentlich schon jemand so unterste Stufe. Das ist da nicht so sehr, wie gesagt, erwünscht. Und da wird man auch öfters mal reingerufen. Und dann kriegt auch von den Dienst her gesagt, ob das auch der richtige Beruf für jemand dann für mich dann wäre. Nun seid ihr ja immer zu zweit unterwegs. Wir waren zu zweit meistens unterwegs, im Dienstfahrzeug oder in Revieren alleine oder, wie gesagt, oder habe auch Geschwindigkeitsmessungen gemacht. Das ist auch ein anderes Thema, da würde ich halt jedem raten, wenn er einen Knöllchen bekommt bei der Geschwindigkeit, immer nachzuhaken, ob das auch alles stimmt. Weil, ich will ja nicht so viel sagen, aber ich will mal so sagen, viele Messungen oder die Messfahrzeuge, wo wir einrichten, stimmen nicht. Wie kann man das als Bürger denn hinterher dann überhaupt nachweisen, dass das nicht stimmt? Ja gut, vor allem liege das Bild anfordern und dann notfalls, wie gesagt, das nachvollziehen. Oder halt mal zurückzufahren, ist derjenige überhaupt im Fahrzeug, macht er nicht ein Nickerchen oder läuft der Automat ganz automatisch und diejenigen sind gar nicht so ganz in der Nähe in dem Blitzauto. Gut, aber wenn es automatisch läuft, ist das dann nicht... Ja, das darf nicht. Es muss immer jemand im Fahrzeug drin sitzen, wo das die Messanlage beobachtet. Nun stelle ich mir als Autofahrer das äußerst schwierig vor, das jetzt irgendwie so nachzuweisen, dass da gerade jemand die Augen nicht auf hatte oder woanders hingeguckt hat oder mal vor dem Auto stand und so weiter. Ja, es ist schwierig, aber es ist wirklich ratsam, immer die Messung anzufechten oder nachzugucken, ob das auch stimmt. Weil es werden manche Messwagen, ja, ich will es nicht so hart sagen, aber es wird schon manchmal auf dem Dienst her verlangt, ob er das nicht ein bisschen 1, 2, 3 km/h ein bisschen verändern kann, wenn das Wagen, dass mehr geblitzt wird. Das kann den Messwagen beeinflussen. Das ist dann ja schon, wenn es so stimmt, wie du es gerade gesagt hast, ist das ja schon kriminell. Deshalb bin ich auch schon seit 2 Jahren nicht mehr dabei bei der Polizei. Ich habe das dann nicht mehr verkraftet und habe dann auch den Beruf nochmal in dem Alter nochmal gewechselt. Das ist natürlich auch ein harter Schritt, wenn man so lange bei der Polizei war, man ist Beamter, man hat viele Rechte. Aber ich konnte die Uniform, ich war derjenige, ich konnte die Uniform dann einfach nicht mehr anziehen, nicht mehr. Ich war nicht mehr die Person in der Uniform. Ich wollte einfach natürlich Hilfsbereitschaft, so wie du auch gesagt hast, bleiben, aber das konnte ich das ging halt nicht. Kann das sein? War ich dann nicht mehr. Kann das sein? Dass das vielleicht in der spezifischen Situation war, in der du gearbeitet hast? Ja. Oder würdest du es übertragen generell auf den Polizeidienst, diese Erfahrungen, die du gemacht hast? Also es ist generell beim Polizeidienst so. Also ich kenne auch viele, die, wie soll ich das sagen, Polizeibeamte, wo schon betrunken zum Dienst erscheinen, wo auch nicht eigentlich viele Probleme haben, und so weiter und versuchen halt mit jeglicher Art und Weise zu lösen und das war nicht meine Art und Weise. Dann würde ich dich jetzt auch gerne fragen, mit dem Hintergrund deines Wissens, ja? Würde ich dich auch gerne auf diesen Fall in München ansprechen. Ja, ich habe das denn auch gesehen, Stern TV, ja. Ja, wie siehst du das denn? Also wir sind zwar darauf hin, sagen wir mal so, geeicht, dass das sowas nicht passiert, aber es kann und darf sowas nicht passieren. Und dass natürlich die Kollegen zusammenhalten, ist doch ganz klar. Glaubst du denn, dass der entsprechende Polizist wirklich zu aggressiv vorgegangen ist? Ich denke einfach, ihm sind halt dann auf gut Deutsch gesagt die Gäule durchgegangen, ja. Mhm. Und dass dann die anderen Kollegen zu ihm halten, das bekommt man dann schon, sonst ist man ein Outsider, sonst ist man weg, das glaube ich schon, ja. Da muss man wirklich in dem Fall äußerst vorsichtig sein. Wir sind natürlich alle empört, wenn wir das Bild sehen. Aber, ich habe das Bild auch gesehen, da habe ich manche auch Bauchschmerzen bekommen. Okay, aber wir alle waren nicht dabei, was da abgegangen ist. Nein, das Vorsicht, ist halt, aber dass natürlich die Kollegen zusammenhalten, man weiß halt nicht genau den Ablauf. Das ist der Punkt, was ich gerade meinte, wer kontrolliert die Polizei? Natürlich halten die Kollegen zusammen. Und wie kann man sich... Schläge. Bitte? Davon halte ich gar nichts. Null. Absolut null. Wovon hältst du nichts? Von Schlägen. Also wie gesagt, wie die Frau jetzt so zugerichtet. Wenn das wirklich so alles so war, dass auf keinen Fall passieren. Mhm. Ja, man sagt, es sei aus Notwehr passiert. Gut, wie gesagt, der Fall ist nur aktuell. Da kann man halt das Wenigste zu sagen. Genau. Aber sowas darf normal so einem Kollegen nie passieren. Interessant ist ja, dass ja jemand lange bei der Polizei war und weil er sich so unwohl gefühlt hat. Nein, ich habe mich in der Uniform nicht mehr wohl gefühlt und das war nicht mehr ich. Mhm. Dann könnte ich mir vorstellen, dass jetzt wahrscheinlich viele, die bei der Polizei arbeiten und zuhören, jetzt so einen Hals bekommen haben, nach dem, was du da erzählt hast. Und die sagen, der darf das nicht so verallgemeinern, was der da erlebt hat. Nein, es war halt die Wahrheit. Aber du musst halt mal reden. Du hast es für dich so erlebt. Ich habe es für mich so erlebt und auch genau sehr viele Kollegen, die das genauso erleben. Hast du denn noch ein Beispiel, was wir jetzt irgendwie so gar nicht erwarten würden? Du hast es von den Geschwindigkeitskontrollen. Ja, es gibt auch zum Beispiel Beispiele, wenn man jetzt so die Aufträge hat, wie immer von den, die Leute, wo da sitzen, als Penner da in den Straßen sitzen, hatten wir zum Beispiel den Auftrag, die wegzuschicken, zu begleiten an die Bahnhöfe, hatten Budget, damit die in anderen Städten wegkommen. Damit diese Stadt, wo ich war, sauber bleibt. Ach so. Eine Verlagerung von solchen Menschen woanders dahin. Das war natürlich auch sehr schwer für mich. Da hatte ich sehr große Probleme mit. Ab nach Frankfurt und das war's. Also keine soziale Kompetenz. Nein, das waren keine Menschen, die Stadt soll das sauber sein. Das Verlagerung in andere Städte. Das klingt erschütternd, muss ich dir sagen. Ja, es ist aber so der Alltag, es ist so. Die Bettler sowas oder so Leute werden nicht gern gesehen, absolut nicht. Das hat heutzutage in eine wohlhabende Stadt nicht zu suchen. Hans, dann danke ich dir auch für deine persönliche Äußerung, das war jetzt eine sehr subjektive Äußerung aus deinem Lebensbereich, den lass einfach mal so stehen, das kann man jetzt, da kann sich auch keiner jetzt gegen äußern. Du hast es erlebt und du hast deine Konsequenzen. Ich habe damit abgeschlossen und bin froh, dass ich nicht schneller dabei bin. Das ist für mich wichtig. Ich danke dir herzlich für deinen Anruf, Hans. Bitte schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Okay, schönen guten Tag. Tschüss. So, und weiter geht es mit Jürgen. Jürgen ist wie alt? Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja. Ich bin 49 Jahre. 49? Ja. Auch Polizist? Nein, ich habe eine Kritik an die Polizei in der Sache. Ja, dann legen wir los. Und zwar, es war ungefähr vor 8 Jahren. Da hatte ich ein VW Golf gehabt von einem Bekannten, wo ich die Kupplung machen sollte, was ich auch am Wochenende getan habe. Ja, jedenfalls, es spielte sich so raus, ich hatte selber zu dem Zeitpunkt kein eigenes Auto, hatte den Morgen verschlafen, bin damit zur Arbeit gefahren und bin auch wieder zurückgefahren. Es war der schönste Sommertag. Und Berlin-Mehringdamm stand ich im Stau. Auf einmal hatte ich eine Dienstwaffe am Kopf. Dann sagte mir ein Beamter, ich möchte doch bitte die rechte Hand am Lenkrad lassen und mit der linken Hand bitte den Motor ausmachen, was ich auch getan hatte. Und bevor ich mich versehen hatte, wurde ich richtig brutal aus dem Auto rausgerissen. Wurde auf die Straße langgeschmissen. Ich lag dann auf dem Bauch. Der eine Beamte hatte seine Dienstwaffe noch bei mir am Kopf. Der andere Beamte schmetterte mir dann sein Knie ins Kreuz und ich hatte dann die Handschellen auf dem Rücken. Warum? Wie gesagt, mein Bekannter war wohl bei mir zu Hause und wollte wohl gucken, wie weit das Auto fertig ist. Und weil er das Auto nicht sah, hatte er angenommen, dass das Auto gestohlen worden ist. Ach so. Was ja in Berlin, sag ich mal so, ja, kann gut gehen. Nicht unüblich ist, ja. Ja. Und wie gesagt, und die haben vermutet, dass du der Autogangster, der Autoräuber bist. Genau. Ach so. Aber, ich sag mal so, die Polizisten hätten es ja sehen müssen, weil, wie gesagt, ich habe ja den Wagen mit dem Schlüssel ausgemacht. Und ich hatte ja auch dem Beamten gesagt, ich habe die Papiere und so weiter alles in Portemonnaie und ich kenne den Bekannten. Als ich die Beamten darauf hingewiesen hatte, sie möchten mir doch mal bitte die Handschellen etwas lockern, hatte ich dann nur den Spruch gekriegt, ich sollte doch meine Schnauze halten, um jeden weiteren Ärger zu vermeiden. Aber wenn man so behandelt wird und man liegt dann auf der Erde und weiß überhaupt nicht, was los ist, fragt man denn nicht, was wollen Sie von mir, was ist los? Fragt man das nicht pausenlos? Das hatte ich ja gefragt und wie gesagt, ich hörte dann nur noch von dem einen Kollegen, schau mal an, wir haben hier einen Autodieb mit Humor. Aber da konntest du dir doch keine Reim drauf machen mit dem Auto, wie die das machen. Nein, ich konnte mir überhaupt keinen Reim draus machen und wie gesagt, die Beamten haben auch überhaupt keine Notiz davon genommen, dass ich gesagt habe, hallo, ich habe den Schlüssel und ich habe die Fahrzeugpapiere im Portemonnaie. Ja, das ist der Punkt. Da hätten wir hellhörig werden müssen. Da hätten sie hellhörig werden müssen. Genau. Hätten die sagen müssen, okay, dann zeigen sie mal, hätten die sagen müssen. Ja, gar nichts, So, wie ging es denn weiter dann? Ja, wie gesagt, es kam dann ein Streifenwagen. Ich bin dann zum Polizeirevier nach Moabit verbracht worden. Habe dort ungefähr 4 Stunden gesessen, bevor ich dann endlich mal vernommen worden bin. Ich habe dann dem Polizeibeamten ebenfalls darauf hingewiesen, mit Vorname von dem Besitzer, mit Adresse, mit Telefonnummer, dass ich die Schlüssel habe, dass ich die Papiere habe und wie das Ganze zustande gekommen ist. Ne? Und wie gesagt, er sagte nur, er hat jetzt die Anzeige aufgenommen oder besser gesagt das Protokoll aufgenommen. Ich werde den jetzt wieder in die Zelle verbracht und die Kollegen von der Spätschicht würden sich dann drum kümmern. Unfassbar, der hat das Protokoll aufgenommen. Ja. Da hast du doch wahrscheinlich auch nochmal 10-mal gesagt, ich habe hier die Papiere, alle ordnungsgemäßen Papiere. Hast du gesagt? Ja, er hatte die Schlüssel vorliegen, er hatte den Fahrzeugschein vorliegen. Und trotzdem? Und trotzdem bin ich wieder in die Zelle gegangen. So, der Spuk hatte nach 4 Stunden dann ein Ende. Nein, der Spuk hatte nach 4 Stunden kein Ende, weil, wie gesagt, es war gegen 18 Uhr. Da so hörte ich das dann später von meinen Bekannten. Um 18 Uhr hatte dann der Bekannte wohl eine Nachricht gekriegt, dass das Auto jetzt da ist und dass er das Auto abholen kann, was er auch gemacht hat. Ich bin allerdings erst gegen 20 Uhr aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Das heißt, insgesamt, wie viele Stunden warst du da? Also ich war ungefähr 8 bis 9 Stunden auf dem Revier. Hat man denn dann so viel Format von Seiten der Polizei, dass man sich dann entschuldigt? Nein. Nein? Es gab nichts. Wie, die entschuldigen, die haben dann ihren Irrtum eingesehen in Moabit? Ja. Und dann sagen die nicht zumindest, es tut uns wirklich leid, das ist jetzt ein Versehen, wir haben es nur gut gemeint, aber es ist ein Versehen, verzeihen Sie. Nein, wie gesagt, es kam nichts dergleichen, weil wie gesagt, der Beamte kam nur zur Zelle, schloss die Zelle auf und wie gesagt, er sagte dann nur, der Sachverhalt hat sich geklärt, Sie können jetzt gehen. Boah, das ist ein Schock. Jürgen, das ist ein Schock. Sag ich mal, für dich, das war ein Schock, ja. Die ganze Angelegenheit. Ja, und wie gesagt, ich durfte auch in der ganzen Zeit, keine Zigarette rauchen, mir wurde kein Kaffee oder sonst was angeboten, gar nichts dergleichen. Und du saßt wirklich in einer Zelle? Ja. Mhm. Tja, also, dass die natürlich direkt alarmiert sind, wenn das Gefühl oder wenn der Verdacht besteht, da ist ein Auto geklaut worden, ist ja toll und in allen Ehren. Aber dann so unprofessionell sich zu verhalten, das ist wirklich ein Skandal. Ja. Das ist wirklich ein Skandal, ja. Und hatte das in irgendeiner Form Nachspiel? Hast du eine Beschwerde geschrieben oder irgendwas gemacht noch? Ja, wie gesagt, ich hatte ja den Dienstbeaufsichtigten da gefragt, wie das aussieht, ob ich da nicht eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen kann, ja, genau. Oder eine Anzeige gegen die Beamten, vor allen Dingen gegen diese Brutalität. Weil wenn man die Handschellen so derbe zugeballert kriegt und man bittet höflich doch mal die Handschellen etwas zu lockern, und dann hört man so eine Sprüche wie, wenn du keinen weiteren Ärger haben willst, dann halt mal schön die Schnauze. Weißt du, ich kann auch noch verstehen, dass sie die Handschellen nicht lockern. Die sind mit solchen Ganoven konfrontiert, da kann man das verstehen. Aber ich kann nicht verstehen, dass sie nicht auf deinen Hinweis eingegangen sind, hier sind die Papiere, ich bin der rechtmäßige Führer des Wagens. Das kann man nicht verstehen. Gar nichts dergleichen. Also keine Beschwerde, nichts, es ist alles im Sande verlaufen. Es ist alles im Sande verlaufen, ja. Wer ist jetzt letztendlich, kann man sagen, wer schuld jetzt an der ganzen Sache ist? Ja, wer ist eigentlich schuld an der ganzen Sache? Im Grunde genommen kann man eigentlich ja gar keinen die Schuld geben. Ja, eigentlich geben, nicht. Weil, wie gesagt, der Bekannte, man kennt es von Berlin aus, da werden tagtäglich Autos gestohlen. Es ist eine Verkettung von unglücklichen Umständen, ne? So kann man sagen. Hast du jetzt dadurch ein anderes Bild von unserer Polizei? Auf eine Art ja, weil, also ich muss sagen, also ich bin der Meinung, es gibt, ich will nicht alle Polizisten über einen Kamm scheren, aber es gibt doch wirklich noch zu viele Polizisten, die in einer Situation, sei es eine Stresssituation oder sonst einfach, zu schnell den Knüppel ziehen. Das hören wir ja leider immer wieder. Ja. Jürgen, ich danke dir für deinen Anruf und hoffe, dass dir nie wieder sowas passiert. Ja, hoffe ich auch. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. Alles klar, wa? Tschüss. Okay, tschüssi. Ich muss euch sagen, dass ich, das ist wirklich wahr, ich habe mein ganzes Leben lang noch nie eine schlechte Erfahrung mit Polizei gemacht. Ich habe jetzt im Vorfeld der Sendung ein bisschen drüber nachgedacht. Eher im Gegenteil. Ich habe die Polizei auch hier in Köln in verschiedenen Situationen erlebt, als sehr hilfsbereit und sehr zuvorkommend. Und ich kann jetzt von meiner Person nichts Negatives sagen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es solche Fälle, wie Jürgen hat es uns ja gerade beschrieben, dass die natürlich vorkommen und dass man in so eine Verwechslung reingeraten kann. Da ist ja nun niemand vorgefeilt. Jan, 29, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Jan. Ja, also ich hatte ja schon im Vorfeld erzählt gehabt, also ich hatte schon mal damals angerufen, das war kurz nach dem 1.8. Ich hatte einen schlimmen Unfall erlebt gehabt. Ich bin Freiwilliger Feuermann gewesen zu der Zeit. Mhm. Wir wurden zu einem Unfall gerufen mit mehreren Eingeklemmten. Mhm. Das war ein Fahrzeug gewesen, wo ich vor Ort ankam und die Sache komplett unklar war, weil wir haben nur Blaulichtblitzen sehen im Wald, aber keinen normalen Polizeiwagen, sondern es waren Zivilstreifen. Und du warst Feuerwehrmann. Richtig. Um es nochmal klar zu sagen, genau. Ja. Mhm. Genau, also im Fall der Feuerwehrmann, es wurde sofort gesagt, sofort raus, Menschenrettung geht vor, weil keiner wusste, was können wir jetzt noch machen. Also im Wald waren Leute verstreut aus dem Fahrzeug. Und es hat sich im Nachhinein herausgestellt für uns, dass es kein normaler Unfall war. Also es hat jeder sofort gesehen, weil wir kommen an Unfallorten, da hat man maximal einen zweiten PKW oder der PKW ist alleine verunfallt. Was war denn passiert? Es hat sich herausgestellt, es war eine Schleuserbande, die wurde wohl in einem Nachbarort, also einige Kilometer vorher, ich möchte jetzt nicht zu viel Details jetzt da ich nenne, damit jetzt hier ich nicht da Sachen erzähle, die vielleicht falsch oder so sind, aber die sind auf jeden Fall so passiert, so habe ich es erlebt, oder so sind es auch in der Zeitung geschildert worden. Das Fahrzeug wurde einige Kilometer vorher schon mal anvisiert, also man hat dort gesehen, dass mehrere Vietnamesen dort im Fahrzeug waren. Das Fahrzeug wurde verfolgt über mehrere Kilometer durch unseren Ort, also durch unseren Einsatzort, durch praktisch und mehrere Kilometer noch hinaus und ist dann in einem Wald verunfallt. Und die Polizei war denen auf den Fersen gewesen? Auf den Fersen und im Nachhinein hat sich herausgestellt, nach dem Unfall, dass der PKW einen Peilsender unterm Auto hatte. Die hätten ihn nicht so verfolgen müssen, wie sie ihn verfolgt haben. Wie haben sie ihn denn verfolgt? Es hat sich wie eine Hetzjagd dargestellt, also wirklich über Landstraßen. Aber das hast du nicht gesehen? Das habe ich nicht gesehen, nein, das stimmt. Aber es sind mehrere PKW, also sogar, wie gesagt, wenn man die PKW gesehen hat, wie die anderen von Zivilstreifen, wie die standen, da hat man gesehen, warum er verunfallt ist. Weil er keinen Weg mehr hatte. Entweder hätte er bremsen müssen oder ausweichen, der ist durch mehrere Bäume durchgeknallt. Wie viele Leute saßen in diesem Auto? 8 Personen waren im Auto. Es war ein BMW-Kombi. Und das war ein, was ging es genau? Menschenschmuggel? Oder? Genau, also es ging um Schleusung. Also Menschen in Deutschland reinzuschleusen. Also der Schleuser selber ist ums Leben gekommen. Seine Freundin, die auf dem Beifahrersitz saß. Und natürlich 6 Leute, die sich auf der Rückbank befunden haben. Also nicht die 6 Leute sind wirklich ums Leben gekommen, sondern 2 sind aus dem Auto geschleudert worden, lang im Wald. Die konnten wir zum Glück retten. Der Rest hat es nicht geschafft. Jetzt höre ich daraus, wie du es gerade geschildert hast mit dem Peilsender, dass du einen großen Vorwurf an die Polizei formulierst. Ja, weil es hätte nicht sein müssen. Es hätte wirklich nicht sein müssen. Die Kameraden aus dem Ort, wo der Unfall passiert ist, die konnten nicht helfen. Also die mussten auf uns warten, bis wir ungefähr 10 Kilometer entfernt am Unfallort eintreffen konnten. Mit den Rettungshilfsmitteln. Die hatten keinen Schere-Spreizer an ein Fahrzeug gehabt. Nun ist das natürlich sehr schwierig. Ich kenne den Fall null. Du weißt auch nicht, was vorab alles da passiert ist. Du hast nur das Endresultat, das traurige Endresultat gesehen. Ja. Ist es da nicht sehr schwer zu urteilen? Na, ne, Schlimme war gewesen, wir kamen sogar vor Ort an und die Feuerleute, also die Kameraden aus dem Dorf, haben versucht, Ersthilfe zu leisten. Aber die Polizisten haben sich nur interessiert für Spurensicherung. Nur für Spurensicherung. Die haben sich nur für Spurensicherung interessiert? Nur für Spurensicherung. Nicht für die Menschen? Nein, nicht für die 2 Vietnamesen, die im Wald lagen, die Hilfe brauchten. Gut, das ist natürlich, das kannst du dann beurteilen, weil du es dann gesehen hast. Ja. Ist das ungewöhnlich? Verhalten sich Polizisten sonst bei schweren Unfällen anders? Also, ich habe das auch schon auf der Autobahn miterlebt, bei Unfällen, die sind interessiert mehr daran, die Spuren zu räumen. So schnell wie möglich Spuren frei zu machen, damit der Verkehr wieder fließt. Die Hilfe oder die Fahrzeuge oder sonst jetzt Spuren sind für die wichtig. Nun bin ich nicht der Fürsprecher der Polizei. Ja. Aber man muss wahrscheinlich auch sagen, dass das ist ja auch deren Job. Und die Menschen retten ist euer Job. Oder der Job der Krankenwagen. Ja, oder der Feuerwehr. Oder der Feuerwehr, genau. Was konkret hast du da vermisst an dem Verhalten der Polizei? Vielleicht mussten die wirklich die Spuren sichern, weil es sehr wichtig war, um den Fall zu dokumentieren. Ich will jetzt nicht zu sehr Fürsprecher auftreten, aber ich stelle mir die Fragen nur so. Also ich hätte mir gewünscht, dass die sich, dass die Polizisten, Zivilpolizisten dort im Wald auf den Leuten gesessen haben oder die mit den Taschen haben, so wie wir es gemacht haben, bei Sauni halt oder Wache gehalten hätten. Mhm. Ja, dass sie nicht einpennen oder dass sie nicht wegdriften. Also, verstehe. Mhm. Ja, aber die haben sich nur um Spurensicherung gekümmert. Das heißt, jetzt. Und im Nachhinein ist nichts mehr rausgekommen. Also es gab ja ein Verfahren und es ist nichts mehr rausgekommen. Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr dramatischer Fall, den du da erlebt hast. Ja. Der schlimmste in meiner ganzen Karriere. Also 7 Jahre Feuerwehr, der schlimmste. Ja. Aber wenn man 7 Jahre Feuerwehr macht, hat man ja immer und immer und immer wieder ständig mit der Polizei zu tun. Ja. Wie ist denn so, wenn du die ganzen Jahre so Revue passieren lässt, dein Urteil über die Polizei? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt immer darauf an, mit dem man vor Ort zu tun hat. Ja, wirklich. Also es gibt Personen, Lied, ja. Hektiker, und dann ist die Person ruhig gelassen. Das muss jetzt abgearbeitet werden, so und so. Mhm. Aber wenn so ein Hektiker vor Ort ist, geht gar nichts. Der will sein Ziel durchsetzen und egal was ist. Mhm. Dann heißt es, also selbst gar wenn da Scherben, Splitter, sonst ist Lied, da fahren Autos drüber. Mhm. Gut, aber das hat man natürlich in jedem Berufsbereich, dass man jemand hat, der klug und besonnen rangeht und dass man Hektiker hat. Das wirst du in deinem Bereich auch kennen. Ja. Ja. Okay, aber ich habe die Kritik schon verstanden in diesem besonderen Fall. Dass die Polizisten da nicht ihren Job so gemacht hatten, also Zivilpolizisten nicht ihren Job so gemacht hatten. Kann man sagen, so wie du es jetzt geschildert hast, das Menschenleben war denen da egal? Ja. Doch, also es gab mehr um den Fall. Aber es war ja gar nichts mehr zu lösen, weil der Mensch, der eigentlich Ziel war, den sie fangen wollten, der war ja tot sofort durch den Unfall. Mhm. Und sogar seine Freundin ist da drauf gegangen. Lass mal das mal so stehen. Wahrscheinlich würde ein Polizist, der bei diesem Fall dabei war, die Sache vielleicht noch anders erzählen. Alle standen da ja auch unter Schock, ne? Das muss man ja auch noch berücksichtigen. Du ja auch. Ja, genau, aber es war ja auch gar kein von den Zivilpolizisten. Wir hatten ja danach so eine Therapeutenrunde, wo so ein Psychologe in die Wache kommt und den ganzen Fall nochmal aufarbeitet, alles was passiert ist. Mhm. Also es waren alle Feuerwehrmitarbeiter, also alle, die an dem Einsatz beteiligt waren, waren da, aber von den Polizisten war keiner da. Das verstehe ich nun wiederum nicht. Ja, und wir haben das alles besprochen und der hat uns auch gesagt, wir haben keine Schuld an dem, was da passiert ist, wir konnten nichts mehr machen. Mhm. Also, pfeifen heftig. Ja. Jan, danke dir für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Ja, Domir. Also, wie gesagt, schön, tolle Sendung. Ich freue mich weiterhin, dich zu sehen. Vielen, vielen Dank. Sehr nett von dir. Alles Gute. Alles Gute für dich auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 1:52 Uhr. Mensch, die Zeit vergeht aber schnell heute. Hier ist Paul. Paul ist 34. Guten Morgen, Paul. Guten Morgen. Hallo, Paul. Zum Thema Polizei. Ja, mein Thema Polizei. Ich bin Zivilpartner aus Berlin und ja, leider konnte ich jetzt deine ganze Sendung nicht ganz richtig mitverfolgen. Ja. Meine Message ist immer... Sagst du kurz, gesagt, entschuldige, ganz kurz noch zur Erklärung. Was genau macht ein Zivilfahrender? Ja, ein Zivilfahrender fährt nachts durch die Stadt und guckt, wer eigentlich eine Straftat verüben könnte oder wer ganz normal durch die Straßen geht und versucht dann halt diese Person zu observieren, vielleicht eine Straftat zu beobachten und die Person dann ja, rechtmäßig festzunehmen. Verstehe. Das ist eigentlich mehr oder weniger meine Aufgabe. Darüber hinaus sind wir aber natürlich auch in der Gefahrenabwehr tätig. Mhm. Wo wir eigentlich auf einen gezielten Fall zukommen, den ich immer vielleicht schildern will. Ja. Vor ein paar Jahren war ich zusammen mit einem Kollegen eingesetzt und ja, sind bei einer lauen Sommernacht an einem amtsbekannten Platz halt auf eine männliche Person aufmerksam geworden, die alkoholisiert, stark alkoholisiert war und ja, sich aggressiv verhalten hat, mehrere Personen angepöbelt hat und letztendlich von mehreren Personen angegriffen wurde, noch bevor wir einschreiten konnten. Mhm. Und ja, das gestaltete sich dann leider so, dass diese Person also zu Boden gebracht wurde von den anderen, massiv gegen den Kopf getreten wurde. Von den anderen Passanten oder von euch? Von den Angreifern, also von uns bitte nicht. Ja. Von den Angreifern. Mhm. Und ja, wir haben daraufhin halt unser Fahrzeug verlassen, sind dazwischen gegangen, um diese Person zu schützen, obwohl eigentlich ja diese Aggression von ihm auch ausging. Aber ich wollte sagen, ja, das war, halt, der Hauptaggressor war die eine Person. Genau, richtig. Zunächst. Aber hat sie es hochgeschaukelt. Genau, richtig. Mhm. Aber spielt da dann in dem Fall halt keine Rolle. Mhm. Da geht es ja um Menschen nehmen. Mhm. Wir sind dazwischen gegangen und leider muss man sagen, wir sind dann von dort anwesenden Personen, letztendlich schaukelte sich diese ganze Situation hoch, sodass ja eine Menschentraube von 50 bis 60 Personen anwuchs, massiv angegriffen worden. Und ihr wart zu zweit. Wir waren zu zweit und spielte überhaupt keine Rolle, ob wir Polizeibeamte sind oder nicht. Mhm. Das hat da überhaupt keinen interessiert. Wir haben uns massiv verteidigen müssen mit Reizgas, mit eigentlich körperlicher Gewalt und mit unseren Schlagstöcken. Wie viele Leute, da waren so viele, hatten sich da angesammelt, wie viele gingen denn auf euch zu und wie viele haben euch... Letztendlich, Domian, man kann es ja nicht, man kann es ja leider... Man kann es ja nicht zählen. Also, es ging schon eine ganze Masse Leute haben sich dann auf euch gestürzt, sozusagen. Richtig, richtig. Und dann? Wie ging es weiter? Hast du überlegt, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen? Richtig, es war kurz davor. Also sowie bei meinem Kollegen als auch bei mir. Meinen Kollegen gelang es, kurz einen Angreifer, also die erste Person, die halt dieser alkoholisierten Person da massiv gegen den Kopf getreten hat, festzunehmen. Mhm. Und wir wurden halt so stark umringt und angegriffen, dass wir diese festgenommene Person letztendlich laufen lassen mussten. Aber ihr habt nicht geschossen? Nein, glücklicherweise nicht. Und weil, wie hat sich das denn dann aufgelöst? Hat man euch denn dann wieder gehen lassen oder wie? Uns gelang es, über ein Mobiltelefon Unterstützungskollegen heranzuziehen. So, hattet ihr wirklich Angst um Leib und Leben, das kann man so sagen. Und das in Situationen, ja komm, sag's ehrlich, das ist doch menschlich. Auf Deutsch gesagt, mir ging, auch wenn man es nicht so gerne sagt, aber mir ging da in dem Augenblick wirklich der Arsch auf Grundeis. Und das sind eben Situationen bei aller Kritik an der Polizei. Das muss man auch sehen, dass ihr für uns euren Arsch hinhaltet, wenn es um solche Situationen geht. Und wenn man in Köln, in Neukölln rumgeht, ich bin auch oft in Berlin und weiß das, und man würde in eine solche Situation geraten, würde man Gott danken, dass da ein Polizeiwagen kommt oder dass Polizisten kommen. Ja, letztendlich, also was ich extrem erschreckend fand an der Situation, man muss sich diesen Platz vorstellen, dass es da auch gut besuchte Lokale gab an dem Tag. Das war ein Sommerabend und es hat keinen interessiert, ob dann Polizeibeamter massiv angegriffen wird oder nicht. Und wir haben mehrfach laut gerufen, Polizei, und es hat da keinen interessiert, überhaupt keinen interessiert. Und viel dramatischer finde ich, man muss einfach mal sich überlegen, ist eine aggressive Person, die alkoholisiert war, die andere Person angreift, letztendlich selber zum Opfer wird und die Polizei fährt zufällig vorbei, schreitet ein und wird obendrehen dann letztendlich selber Opfer. Wahnsinn. Und in dem Augenblick bezeichne ich mich selber als Opfer, obwohl man das sicherlich nicht so gerne tut. Aber das sollte man sich einfach mal auf der Zunge vergehen lassen. Aber und ich finde, dass diese Werteverteilung heutzutage, die ist so komplett unterschiedlich. Es ist leider so. Dann muss es für dich doch eine große Provokation sein, wenn so oft Kritik an der Polizei laut wird. Nee, weil ich einfach meinen Beruf liebe und meine Kollegen und meine Person führen den rechtmäßig aus. Mhm. Was in anderen Bundesländern und in anderen Stadtteilen passiert, dazu kann ich leider nicht allzu viel sagen. Du bist ja nur auf einem heißen Pflaster unterwegs, nämlich in Berlin. Hast du manchmal Angst, wenn du deinen Dienst beginnst und du weißt, wir fahren die Route, da ist es besonders heftig? Angst nicht, aber Respekt vor meinem Beruf. Und den wollte eigentlich nur auch jeder haben. Lieber Paul, die Sendung ist rum. Schön, dass du angerufen hast. Und beste Grüße nach Berlin. Alles Gute wünsche ich dir. Allzeit alles Gute. Tschüss, ciao. In der Technik heute hat Patricia Unger. Das war unsere Sendung zur Polizei. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen wieder mit einer freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.